Wie erwähnt, würden Kant und Mill vermutlich unterschiedliche Urteile im Fall der entführten Passagiermaschine fällen. Die meisten von uns halten es zum Beispiel für eine moralische Tatsache, dass man andere nicht einfach so töten darf. Wie die Untersuchungen zu den Zugfällen nahelegen, entspringt unser Urteil manchmal einer Emotion, nämlich Angst. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass Angst uns oft in die Irre leitet. Können wir ein moralisches Urteil dann überhaupt mit Rückgriff auf Angst rechtfertigen? Die Metaethik stellt unter anderem die Frage: Gibt es moralische Tatsachen? Wenn ja, kann man sie in der Welt empirisch entdecken, so wie die Tatsache, dass Wasser die chemische Formel H2O hat? Oder erfassen wir sie beispielsweise mit Hilfe der Vernunft, so wie wir durch Nachdenken erkennen, dass 5 eine Primzahl ist? Wer sagt, es gebe keine moralischen Tatsachen, muss sich fragen, ob die Menschenrechte universelle Gültigkeit haben. Die meisten von uns jedenfalls gehen stillschweigend davon aus, dass es keine zufällige Übereinkunft ist, wenn wir sagen, niemand darf gegen seinen Willen als Sklave gehalten werden. Dieses Prinzip scheint auch nicht bloß einer Mehrheitsmeinung zu entspringen, sodass es sich bei anderen Mehrheiten ändern könnte. Vielmehr sind wir der Auffassung, dass das Verbot von Sklaverei immer und universell gilt, also eine moralische Tatsache ist, auch wenn viele es in der Vergangenheit verletzt haben und einige bis heute verletzen. Sagt uns das die Vernunft oder ein Gefühl?